Ja, bitte. Wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl in einer zugerauchten Kneipe. Das ist Sinn der Sache. Ne? Das ist ein Projekt hier. Ah, da hinten, meinst du Florian, oder? Okay. Ja, Daniel, du kannst gerne ein Stück nach vorne. Die Leute wollen dich sehen. Wollen mich sehen, ja. Ich komme an. Der Andi da. Ich hoffe, es fiel. Wenn wir jetzt Rückkopplung kriegen, musst du Schuld kriegen. Ja, genau. Dann musst du die wegmachen. So, ja, Krach ist Krach, ist egal. Komm, dann machen wir richtig. Nochmal I'm not too late. Jungs sind Blätter. Gitarre lauter. Christoph, kannst du vielleicht Black Collar danken, weil wir ein bisschen doof sind? Achso, ja, weil du bist ja selber dann heute damit gewesen. Ich möchte recht herzlich Black Collar Band, vielen Dank, doch mal bitte einen kleinen Szenenapplaus. Super, super geile Grüße, gutes Rock, Soul Combo. Weiter so. Dankeschön. We'll be right back. Wir waren ja, ja. Zeit für eine Schmuse, oder? Ja, endlich. Das ist doch was für die schmusige Menschen tun. Ciao. Ruhig ein bisschen langsamer. Ich tut der Arm scheiß weh. Okay, ja. Mach das gut, dass wir den Song hier haben. An der Stelle. Nirvana, Bitches! Ja! Ja! Nicht alle auf einmal! Oh nee! Ja. Slayer! Ja, ja, ja. Vielleicht. Okay. andere auch von unten. Thank you. Seitenpunkt. Ein Seitenpunkt. Nein. Okay, komm jetzt. Da musst du mal andere Seiten aufziehen. Ja. Und jede Seite. Und vor allem. Ja. Was kommt jetzt? Was sagt denn die Gegenseite? Anything that comes over. Oh, das kenn ich. Das ist ein Schmarko. Ist die Gitarre eigentlich zu laut oder ist sie zu leise? Nein. Zu immer noch zu leise. Alle Tufe, alle Tufe, alle Tufe. Grundsätzlich immer alles zu leise. Pass auf, Zähne. 11 auf 11. Süß. 11. Wir quälen uns kurz mal. Ja. Ja, mach die Stimme ruhig noch was leiser. Die Stimme muss leiser. Ja, genau. Okay. Vielleicht muss ich allein lassen, kein Ecker. Bist du dabei? Ich weiß. Element of Crime. Jetzt muss ich springen. Ey, Alter! Vielen Dank. weißt du, dass man älter geworden ist. Ich zahle Wilder. Remix! Einmal versuchen wir es. Wir sind im Punk-Sumpf verschwunden. Wir machen weiter mit Elm Street. Das ist live. Das ist den Flippers auch schon passiert. Glaube ich nicht, die haben nur einen Tag. Standing in line for far too long, just to see your first boy. Squeezing my eyes to be in space. Slipping for days to be alone. Company of dream friends, I haven't seen them for a while. I bite my tongue, no violent sound. Rising. Get up and through me to me. I'm mad. Ja. Ich habe neue Würfel. Wo spielen das jetzt? Ja, war ein schöner Abend. Willkommen zum letzten offiziellen Song. Nein, das ist geil, das schon. Weil du neu geschrieben? Niemals neu geschrieben, nur getauscht. Empire of Filth. Vorbereitet. Hey. Ja. Jetzt wird hier rumgepokt, Alter. Ja, da kommt jetzt der richtige Song. Also, ja, jetzt mal. Ja, komm, ja, ich starte hier. Ich kann hier aus der Hand. Ja, ja, ja, ja, pass auf. Komm, wir machen Platz für euch. Slayer Slipknot Thunderdome. Yeah! Komm, wir machen Platz. Ja, okay. Alu Basies ins Gesicht. Blong. Are you ready? Yeah! Nee! Bisschen leiser, bitte. Are you ready for pain? Wanna feel the hurt? Yeah! Macho Man, ready to set it to the hoi! Wiese! Jetzt halt faul! Do this again, motherfucker! Thank you. aller Zeiten. Letztes Stück, erst und letztes Stück aller Zeiten. Okay? Kennt ihr das?